Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt ungelöste, ungeklärte Verbrechen. Wer von euch ist in ein ungeklärtes Verbrechen verwickelt, sei es als Opfer oder vielleicht als Zeuge? Und wer von euch mag mir darüber erzählen? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ungelöste Verbrechen, das ist unser Thema heute Nacht hier bei Domian. Günther, 37 Jahre, erster Anrufer, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo. Also ich muss sagen, ich bin Opfer eines Verbrechens geworden. Wann? 97 in Düsseldorf. Mhm. Was war das für ein Verbrechen? Ich bin da einer Dame zur Hilfe gekommen, die von, ich weiß nicht, zwei Amerikanern oder Engländern, auf jeden Fall dunkelhäutigen Leuten überfallen wurde. Mhm. Und als Dank gab es für mich einen Schuss in den Oberschenkel und einen in den Bauch. Mhm. Von einem dieser Täter? Von einem der Täter, ja. Mhm. Und die sind also bis heute nicht gefasst worden. Mhm. Wo hat das genau stattgefunden, die ganze Szene? In Düsseldorf auf der Köhe. Auf der Köhe? Also in einer Seitenstraße, sagen wir mal so. Um wie viel Uhr? 17 Uhr und weiß ich nicht. Am Nachmittag? Am Nachmittag, ja. Da müssen ja ganz viele Leute gewesen sein auch. Hunderte. Wie haben die sich verhalten? Ja, also zwei Leute haben mir geholfen, erste Hilfe, haben mir den Oberschenkel abgeklemmt, sag ich mal. Mhm. Und einige Leute haben dann auch noch die Verfolgung aufgenommen. Mhm. Und ich bin dann eigentlich nur noch nach Düsseldorf ins Klinikum gebracht worden. Mhm. Und was danach war, keine Ahnung. Die Leute sind bis heute nicht gefasst worden. Mhm. Und ich habe von der Frau Sapowski, so hieß die, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, bis heute noch nicht mal ein Danke bekommen. Mhm. Nochmal zu dem Beginn der Tat. Du hast gesehen, dass diese beiden Männer diese Frau überfallen haben oder wollten. Wollten. Einer war an eine Tasche anziehen, der andere an eine Manteltasche. Mhm. Also es ist ein Raubüberfall. Genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da um Geld ging. Ich nehme an, die haben von der Frau etwas anderes haben wollen. Was vermutest du denn? Keine Ahnung. Hm? Keine Ahnung. Du meinst aber nicht, dass es in Richtung Vergewaltigung geht? Nein, erstmal geht das gar nicht auf offener Straße. Mhm. Und zweitens kann man ja auch nicht, da wird ja keiner auf einen schießen, um eine Frau mit 100 oder 1000 Marken die Handtasche zu klauen. Mhm. Wer weiß. Ja. Bist du denn der Einzige gewesen, der dieser Frau zur Hilfe gekommen ist? Ja, ich war der Einzige. Auch das ist schon wieder sehr bedenklich, ne? Ja. Und schlimm eigentlich. Ja. Weil das haben doch auch andere Leute dann gesehen, ne? Ja, aber ich sag mal, das ist für mich eigentlich nicht das Schlimme. Das Schlimme war, dass man da hinterher in diesem Krankenhaus gelegen hat und auf Deutsch gesagt, keine Sau hat sich gemeldet. Mhm. Keiner. Mhm. Weder die Einzigen, die sich gemeldet haben, waren natürlich die Polizei. Die haben dann. Wie lange hat denn diese Rangelei gedauert, bis du dann diese Schüsse verspürt hast? Oder gehört dann auch was? Drei Minuten. Und dann waren die weg, dann sind sie abgehauen. Und dann sind sie abgehauen, mhm. ja. Mhm. Da habe ich nur noch einen Schmerz gespürt, Oberschenkel und Bauch. Mhm. Und habe dann anderthalb Liter Blut verloren. Das ist jetzt 2 Jahre her. Bist du gesundheitlich wieder fit? Nee, ich bin nicht ganz auf der Höhe, sag ich mal. Ich habe heute noch ziemlich große Magenprobleme. Ich kann auch nicht mehr viel essen. Also genau, beschreib mal, wo die Schüsse genau eintrafen. Einer auf Höhe des Blinddarms, mhm. und der andere im Oberschenkel. Mhm. Das ist natürlich schon krass, ne, auf Höhe des Blinddarms. Ja, es war sehr, sehr unangenehm. Das hätte für dich auch tödlich enden können. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. So, jetzt hast du nie wieder was von dieser Frau gehört? Nein. Niemals? Nein, bis zum heutigen Tag nicht. Ich wohne in darf ich die Stadt sagen? Ja, du musst nicht die ganzen Daten so nennen, ist ja egal. Ja, ich wohne also in einer Stadt an der Ruhr, sagen wir mal so. Mhm. Und die Dame hat wohl auch meine Adresse bekommen von der Polizei, aber bis zum heutigen Tage nichts. Wie erklärst du dir das? Hast du die Vermutung, dass da irgendeine Verstrickung vielleicht herrscht? Ich nehme an, Verbrecher gegen Verbrecher oder Verbrecher gegen Verbrecherin, sagen wir mal so. Das ist halt, was weiß ich, mit Rauschgift oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Aber es sind alles Vermutungen von deiner Seite, ne? Ja. Die Polizei hat sich diesbezüglich nicht geäußert. Nein, auf keinen Fall, bis zum heutigen Tage nicht. Ne? Wie viel Kontakt, sind das, wie gesagt, 2 Jahre sind vorbei, man hat die Täter nicht gefunden. Nein. Wie viel Kontakt gibt es denn dann eigentlich so zwischen Opfer, du bist ja Opfer und Zeuge gleichzeitig, ja. Und der Polizei? Wie oft treten die an einen so heran, wenn so ein Verfahren läuft? Alle 3 Monate ungefähr. Und was fragen die oder sagen die dann? Wie es mir geht, ob ich irgendwie Hilfe bräuchte, und ich bin ja in psychotherapeutischer Behandlung. Mhm. Und ja, das Normale. Und ich sag mal, jedes Jahr melden sie sich dann bei mir und geben mir also quasi über den Tathergang kriege ich also jede Auskunft, die ich haben will. Nur ich weiß eben nicht... Den Ermittlungsstand geben die keinen Auskunft. Ja. Das werde ich irgendwann mal kriegen, wenn sie die Leute fassen und es einen Gerichtstermin gibt. Hast du denn überhaupt noch die Hoffnung, dass diese Männer gefasst werden? Wenn du bist der einzige Zeuge. Ich sag mal, ich habe eigentlich Angst davor. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Warum? Ja, weil ich sag mal, ich weiß ja nicht, um was es da geht. Und wenn jetzt durch irgendeinen Zufall da meine Personalien rauskommen bei dieser Verhandlung, dann sag ich mal, Rache oder so, das ist natürlich immer so ein Ding. Hast du so Karteien auch durchschauen müssen, um die Leute vielleicht... Ja, hab ich. Hast du? Ja, die habe ich im Krankenhaus vorgelegt bekommen. Hast du den einen oder anderen erkannt? Nein, gar nicht. Das waren Amerikaner, dunkelhäutige Amerikaner oder Engländer. Ja, Moment, du sagst das immer so, Amerikaner oder Engländer. Woraus schließt du, dass wenn jemand dunkelhäutig ist, dass das ein Amerikaner oder Engländer ist? Weil die Englisch gesprochen haben. Das heißt ja noch auch gar nichts. Ja gut, okay. Und dann die Kleidung, die hatten so grüne... grüne Parker an, sag ich mal, Armee-Parker, wie die Tommies oder die Amis, die eben so tragen. Geht die Polizei denn auch davon aus, dass das Amerikaner oder Engländer waren? Weißt du nicht. Und es hat sich, ich muss also mal fragen, weil ich das eigentlich gar nicht glauben kann, 17 Uhr in einer Nebenstraße der Köhl, also Köhl, Königsallee, größte, wichtigste Straße in Düsseldorf, haben sich irgendwelche anderen Leute noch gemeldet, die vielleicht irgendetwas hätten bezeugen können bei der Polizei? Gar nichts. Du bist der Einzige. Ja. Ich bin auch der Einzige, der da geholfen hat und hat dann neun Wochen im Krankenhaus gelegen und das war eigentlich schon eine ziemlich schwere Zeit. Du hast heute noch Beschwerden, hast du gerade gesagt. Hast du denn eine Aussicht oder eine Hoffnung, dass du nochmal ganz schmerzfrei sein wirst? Das, ich sag mal, der körperliche Schmerz ist eigentlich nicht so groß wie der seelische. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dadurch behindert bin, ne? Aber in der Seele ist natürlich viel kaputt. Machst du dir, gibt es so Momente, wo du denkst, ach, hätte ich mich da bloß nicht eingemischt? Das denke ich mir jeden Tag. Jeden Tag und jede Stunde. Das heißt, du würdest sowas nicht normal machen? Nein. Mein Vater ist dann auch mal passiert. Der hat aber mehr oder weniger nichts mit Schusswaffen, sondern der ist mit dem Messer bedroht worden. Der hat also auch ziemlich viel Glück gehabt. Also eigentlich muss man natürlich sagen, man sollte hoffen, dass man die Täter fasst, aber du möchtest das gar nicht. Insofern weiß ich gar nicht, was ich dir wünschen soll. Also ich wünsche dir, dass du über diesen Schock hinwegkommst. Wenn du mir was wünschen willst, dann wünsch mir mal, dass mir da sowas nicht normal passiert. Na, das sowieso. Und dass du jetzt wieder in eine Bahn kommst, wenn es auch schon 2 Jahre jetzt gedauert hat. Genau. Alles Gute, Günther. Ich danke dir. Ja, tschüss, mach's gut. Ja, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt ungeklärte oder ungelöste Verbrechen. Wer von euch ist in ein solches ungeklärtes Verbrechen involviert? In irgendeiner Weise, als Opfer, als Zeuge oder vielleicht ist jemand aus eurem ganzen nahen Bekannten- oder Freundeskreis mit einem solchen Verbrechen irgendwie in Kontakt geraten und ihr wart ganz nah dran und könnt das so miterleben, was es bedeutet, in ein ungelöstes Verbrechen einbezogen zu sein. Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich Lothar und Lothar ist 21 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Lothar. Und zwar ist Folgendes passiert. Und zwar war ich zu dem damaligen Zeitpunkt, ich sag mal, ganz hart Stricher in Hannover, im Schulmilieu. Und da wurde ein Kollege und gleichzeitig mein Lebenspartner damals, der kam aus Dortmund nach Hannover, ermordet. Wann war das? In welchem Jahr? Das war 1993. 93? Mein Gott, da warst du ja blutjung. Richtig. Jetzt bist du 21. Ja. Und wie gesagt, wir haben halt bei mir in der Wohnung zusammen gewohnt. Und irgendwann stand im Haus und da fiel die Polizei an der Tür. Und zur Eigentum könnten, seid ihr, Lothar, versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ich kann nicht so schlecht verstehen. Es war jetzt dein Lebensgefährte, der ermordet wurde. Ja, genau. Mit dem du auch zusammen gewohnt hast. Ja. Wie ist der denn ermordet worden? Also sie im Nachhinein herausgestellt, mit einem 20 Kilo schweren Stein erschlagen worden. Wo? Ja, das wissen weiß die Polizei bis heute noch nicht. Sie haben ihn in Hannover in der Steintormasch gefunden. Wo? In was? In der Steintormasch. Das ist also ein sehr guter Königsplatz in Hannover. Und sind der Ansicht, weil der sieht mit Sicherheit, dass er nicht dort ermordet wurde, wo er gefunden worden ist. Wo er ermordet wurde, wissen sie bis heute noch nicht. Mit einem Stein erschlagen worden. Also 20 Kilo schwerer Pflasterstein. Irgendwie. Wann hast du das erfahren? Wie lange war er da schon tot? Ja, die haben mir in der Nacht eben sagten dann, der Freund ist tot aufgefunden worden. In der Nacht, direkt da. Ja, dann hast du es erfahren. Ja. Weil ich bin erstmal total geschockt und wusste auch nicht, was ich jetzt machen sollte. Wie alt war dein Freund? Und der war zum damaligen Zeitpunkt 17. 17, Hast du da, was ging dir damals spontan durch den Kopf, abgesehen von dem Schock und der Trauer? Hast du eine Mutmaßung gehabt, wer es hätte sein können? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nun ist es, sind viele Jahre vergangen. Wie ist es heute? Hast du heute eine Idee, wer daran schuld sein kann? Wer es gemacht hat? Ich habe mehrere Vermutungen, aber keine ist irgendwie haltbar. Es ist ja auch ein ausgesprochen brutaler Mord, ne? Ja, also ich meine, ich habe heute teilweise sogar noch Albträume deswegen. Hast du ihn identifizieren müssen noch? Ja, leider. Als ich die Fotos gesehen habe, ich weiß, das darf nicht wahr sein. Hatte er keine Verwandten oder nahen Leute sonst außer dir? Was mir überhaupt nicht, wie gesagt, er kam ja aus Dortmund nach Hannover. Na gut, aber so weit ist er ja noch nicht auseinander. Und da habe ich ja auch versucht, irgendwie danach zu forschen in Dortmund, und da war gar keiner weiter. Keine Eltern? Keine Eltern, Verwandte, gar nichts. Dann warst du, wie war denn das dann, als er beerdigt wurde? Warst du da alleine? Ja, ich war halt dabei und die drei, mit denen er aus Dortmund halt gekommen ist. Also nur vier Leute bei der Beerdigung? Nur vier Leute plus dem Pfarrer halt. Wie ist das dir damals zu Herzen gegangen? Ist dir das so zu Herzen gegangen, dass du auch diesen Job hast, diese Tätigkeit hast aufgehört? Ja, ich musste ja zwar irgendwie weitermachen, um an die Kohle irgendwie ranzukommen, aber ich glaube, ich hatte jedes Mal irgendwie Angst. Arbeitest du heute immer noch als Stricher? Nein, heute nicht mehr. Was machst du heute? Ich bin heute Barkeeper. Barkeeper, Vermutlich hängt es doch wahrscheinlich schon mit dem Milieu zusammen und vielleicht mit einem Kunden, kann das sein? Also davon geht die Polizei sowie auch ich aus. Aber es gab nie eine heiße Spur, keinen Hauptverdächtigen oder so. Es wurden mehrere Leute festgenommen, aber dann auch wieder laufen gelassen, weil einfach keiner beweisen konnte, der oder die waren es. Hat er dir denn vorher mal irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er bedroht wurde oder dass er Angst hat oder dass gar nichts? Also es kam wirklich wie aus heiterem Himmel, diese Tat. Und bis heute ist alles offen, bis heute weiß niemand, wer diesen Jungen umgebracht hat. Nein, das weiß niemand. Hat man ihm mit dem Stein auf den Kopf geschlagen? Ja. Also die sind dann auch in die ganzen Schulen, war es halt rein an die Polizei, haben schön sich zugeknallt, haben keinen mehr rein rausgelassen, für eben die Ausweise kontrolliert, aber das war's dann auch. Wenn man einen Freund auf eine solche grausame Weise verliert und man dann mitbekommt, dass so viele Jahre nichts passiert und der Täter oder die Täter nicht gefasst werden, wie sieht das dann in einem aus? Wie sieht das in dir aus heute? Also ich empfinde immer noch Hass. Hass auf denjenigen, der es war. Ich weiß nicht, wer es war. Hast du noch Hoffnung, dass der gefunden wird? Weniger. Obwohl so ein Fünkchen Hoffnung ist das schon noch immer. Bist du auch, wir haben das ja gerade von Günther gehört, dass es in regelmäßigen Abständen immer Kontakt zur Polizei gibt. Ist das bei dir auch so? Es war die erste Zeit so, aber... Gar nichts mehr. Jetzt ist Ruhe. Ich weiß gar nicht, wann legt die Polizei solche Sachen zu den Akten, weißt du das? Das weiß ich leider auch nicht. Wenn die überhaupt nicht weiterkommen oder wenn überhaupt sich nichts tut, dann... Irgendwann werden die Aussagen jetzt nicht mehr. Hast du danach nicht, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, hast du danach nicht irrsinnige Angst gehabt, diesem Gewerbe weiter nachzugehen? Doch. Angst habe ich schon gehabt. Warst du mal auch selbst in einer bedrohlichen Situation? Ja, in einer bedrohlichen Situation schon, aber ich bin da relativ gut rausgekommen. Und wie kam es dann, dass du das dann nicht mehr weitergemacht hast, sondern heute als Barkeeper arbeitest? Weil es mir irgendwann zu gefährlich wurde auch. Also das hat schon einen Zusammenhang alles. Denke ich mal, ja. Ja. Also ein sehr brutales Verbrechen, ein sehr schlimmes Verbrechen. Und die Menschen, die das getan haben oder derjenige, läuft frei rum und wird vielleicht nie gefasst. Eben, und ich musste mir auch diese Akten da angucken. Und halt sagen, halt nur sagen, ob ich den kenne und ob ich den nicht kenne. Und da waren halt Leute dabei, die ich kannte und die ich heute nicht mehr sehe. Sehr schlimm und sehr traurig. Sehr schlimm und sehr traurig. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Lothar. Ciao. Ciao. Jetzt begrüße ich Tanja. Und Tanja ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Tanja, schönen guten Morgen. Hallo. Ungelöste Verbrechen heißt unser Thema heute Nacht. Ja, das ist richtig. Also ich bin betroffen von so einem Verbrechen und zwar sind mir im Februar diesen Jahres meine Kinder entführt worden. Deine Kinder? Ja, zwei Stück und zwar von meinem ehemaligen Lebensgefährten. Wie alt sind die Kinder? 2 und 4. 2 und 4. 2 Mädchen. Und warum hat er sie entführt? Es war sowieso eine sehr schwierige Trennungsgeschichte bei uns. Ich bin also über mehrere Frauenhäuser geflüchtet mit den Kindern. Mhm. Wir haben eine Namensänderung bekommen, weil eigentlich von allen Seiten vermutet wurde, er wird sie mir versuchen zu entführen. Ja, ich vermute erstens mal einfach, um Macht zu beweisen, weil er ist arbeitslos, er macht auch sonst nichts aus seinem Leben und da kann er halt beweisen, was für ein toller Kerl er doch ist. Wie hat er sie entführt? Also wir sind über ein Jahr vor Gericht gewesen und ich habe also immer wieder gesagt, ich möchte nicht, dass er sie sieht, er wird sie mir wegnehmen. Das ging über Psychologen und naja, und auf jeden Fall, dieser Psychologe hat dann also gesagt, naja, das Sorgerecht behält die Mutter, aber er darf sie also alle 14 Tage sehen, unter der Voraussetzung, dass er sich genau an die Punkte hält, die man ihm vorgibt. Ja, beim zweiten Besuchskontakt waren sie weg. Ja, wie, die sind ja nicht einfach so weg. Wo hat er denn die Kinder besucht? Bei dir also, zu Hause? Nein, er weiß meine Adresse bis heute nicht. Also er hat sie von meiner Mutter abholen dürfen und musste sie dann abends um 17, um 19 Uhr wieder zurückbringen. Und das hat er nicht getan? Und das hat er beim zweiten Mal gleich nicht gemacht. Und im Nachhinein habe ich dann rausgekriegt. Er hat also während dieser ganzen Gerichtszeit, hat er schon Möbel nach Sizilien verschafft. Er ist Deutscher, aber er hat sizilianische Freunde. Und das waren, die Flüge waren Wochen vorher schon gebucht und er ist gleich direkt an dem Tag mit den Kindern geflogen. Das hat man rekonstruieren können? Ja, das Bundeskriminalamt ist eingeschaltet und Interpol. Die haben dort unten auch eingegriffen, die haben auch den Ort rausgekriegt. Ach, man weiß sogar, wo er sich da aufgehalten hat. Ja, klar, wir wussten zum Schluss genau wo, aber als die dann eingegriffen haben, da hat er das irgendwie spitz gekriegt und konnte vorher flüchten. Ist also mit den Kindern im Auto aus Italien rausgeflüchtet. Und man weiß bis heute nicht, wo er sich mit den Kindern aufhält. Naja, ich habe dann vermutet, dass er sich bei mir melden wird, weil er ja sehr in die Ecke gedrängt wurde dann. Man hat dann eine Fangschaltung beantragt. Er hat sich auch gemeldet. Und wir haben über diese Fangschaltung rausgekriegt, dass er also wieder in Deutschland sich befunden hat. Ich bin dann mit einem Privatdetektiv los und waren dann 5 Tage in dem Ort, wo wir ihn vermutet haben. Wir haben also auch den Häuserblock alles rausgekriegt. Und als die Polizei dann endlich anmarschiert war, da war er wieder weg. Und seitdem weiß ich gar nichts mehr. Mein Gott, was geht denn einer Mutter vor, deren Kinder, 2 Kinder in den Händen eines Mannes sich befinden, dem du ja nun alles zutraust wahrscheinlich, ne? Also ich muss dazu eins sagen, die Leute sind immer sich am Wundern, warum man als Mutter da noch so fit bei bleibt. Aber wenn man als Mutter in dem Moment versagt oder ja sich zurückzieht und nur noch sich in die Ecke setzt, da macht keiner mehr was. Das heißt also, wenn man selber nicht mehr kämpft, natürlich kämpft kein anderer. Natürlich, das ist mir völlig klar. Aber ich fragte, was in dir vorgeht, was du für Gefühle hast. Dass du kämpfst, ist mir völlig klar. Ich glaube, uns allen klar, dass du da nicht in der Ecke sitzt und sagst, naja, so ist es halt. Ja, also die ersten Wochen kommt man im Prinzip nicht großartig dazu. Zum Fühlen. Weil man im Prinzip so viel an Schreibsachen zusammensuchen muss. Man muss so viel Anträge stellen und man wird so oft ja auch noch verhört, damit die ganzen Anzeigen in Gang kommen. Das ist am Anfang, aber nun sind ja so viele Monate vergangen. Sitzt du nicht mit mir zu Hause und das Unglück bricht über dich ein und du bist vollkommen verzweifelt abends, wenn du vielleicht durch das Zimmer der Kinder gehst? Oder ja, aber das habe ich mir prinzipiell abgewöhnt. Also das ist seitdem zu und da geht keiner rein, das will ich nicht. Das ist einfach zu viel. Aber man kann sich immer nur wieder sagen, klar, wenn man zu Hause sitzt, man setzt sich hin und heult erstmal. Aber wenn man da muss man sich halt zusammennehmen, dann muss man weiter da durch. Weil ich will sie irgendwann wiedersehen und da muss ich halt jeden Tag überlegen, was kann man noch machen. Ich habe gerade gesagt, dem du vielleicht sehr vieles zutrauen würdest. Ich hatte einen Hintergedanken. Bist du sicher, dass er den Kindern nichts antut? Also ich glaube nicht, dass er sie sexuell oder so irgendwie, das traue ich ihm nicht zu. Aber ich weiß, er ist vorbestraft, er kennt sich sehr, sehr gut in diesem Milieu aus, in krimineller Hinsicht. Und ich traue ihm einiges zu. Ich traue ihm auch jederzeit zu, wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt, dass er sich ein Kind schnappt und sagt so, entweder ihr lasst sie mir jetzt oder ich gönne sie ihr nicht, so eben. Aber du hast schon das Vertrauen, dass er, wenn er nicht in die Ecke getrieben wird, dass er die Kinder am Leben lässt und sonst. Das meinte ich jetzt auch. Ich weiß nicht, ob sie es gut haben im Moment. Das ist das, was mich am meisten bedrückt. Ich weiß es nicht, weil er ja auf Sizilien auch komplett alles zurückgelassen hat. Also er ist irgendwo, man weiß gar nicht mal, ob er in Deutschland ist. Ne? Er ist auf Tour quasi. Ne? Richtig, er ist also jetzt seit über einem halben Jahr mit den Kindern nonstop unterwegs. Aber sowas muss doch irgendwo mal auffallen, wenn ein Mann mit zwei so Kindern... In Deutschland werden im Moment über 1200 Kindern von Vätern oder Müttern entführt. Und davon sind welche schon seit 4-5 Jahren weg. Wie geht denn jetzt, soweit du das überhaupt erzählen magst und darfst und willst, die Polizei vor? Das Problem ist, dass das ein Verbrechen ist, was man sehr, sehr schlecht ahnden kann. Inwiefern? Da gibt es ganz, ganz enge Gesetzestexte, also was man überhaupt darf, weil es im Prinzip für den Staat ein sehr kleines Verbrechen ist. Er ist ja der Vater. Man hat sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Und die man hat, die muss man immer noch mal ausloten. Kann man ihn da nicht vielleicht sogar noch mit warnen, wenn man das macht oder dieses macht? Und er hat den Vorteil, er hat ja seine komplette Familie im Rücken. Das darf man auch nicht vergessen. Seine Familie steht zu ihm. Komplett. Und gelingt es denn nicht, über diese Familie herauszukriegen, wo er sich aufhält? Ja, das wäre das Einfachste, aber das wiederum darf die Polizei nicht. Das darf die Polizei nicht? Darf die Polizei nicht. Die darf doch die Familie befragen, oder nicht? Ja, aber das ist ja halt eine Familie, die müssen ja nichts aussagen. Bist du, oder weißt du, ob die Polizei im Moment Aktivitäten am Laufen hat? Also ich denke mal, dass gerade solch ein Fall nicht so schnell eingestellt wird. Das weiß ich auch aus vielen Gesprächen mit anderen Müttern. Aber man muss halt als Elternteil immer selber noch was dazu tun. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass andere was machen, man muss also mit dazu tun meinst du beispielsweise auch, dass du einen Detektiv beauftragt hast, zum Beispiel? Sowas zum Beispiel. Man muss sich also selber im Prinzip immer Gedanken machen und dann immer wieder Anstöße geben. Nun kann man ja sagen, dass das bei ihm vielleicht dann auch so eine Kurzschlusshandlung war oder so eine Geschichte, die entstanden ist aus der Trennungsphase. Das hat ja keine Perspektive. Die Kinder werden älter. Irgendwas muss dann in irgendeiner Weise sesshaft werden. Er kann ja nicht die nächsten 10 Jahre mit den Kindern durch Europa fahren. Ja, das ist das, was ich eben nicht verstehe an der Sache. Ich denke, damit tut er den Kindern ja auch keinen Gefallen. Die kriegen vielleicht gefälschte Pässe oder sonst was, aber die... Wie lange warst du mit ihm zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre, das heißt, du kennst den ziemlich gut. Ja. Du kannst den einschätzen. Ja. Was ist denn deine Prognose, wie er sich jetzt vielleicht im nächsten halben Jahr, sagen wir mal, so einen Zeitraum verhalten wird? Also ich denke, er wird irgendwelche kriminellen Aktivitäten starten, um erstmal an Geld zu kommen. Denn diese ganze Geschichte kostet ja sehr, sehr viel Geld. Ich denke, er wird sich Papiere besorgen, vielleicht im Ausland heiraten, damit er nicht abgeschoben werden kann. Denn so clever ist er, das wissen wir inzwischen also. Und das ist halt so das Problem auch für die Polizei. Er ist halt schon kriminell auffällig gewesen. Er weiß im Prinzip, was er für Möglichkeiten hat. Besteht sogar die Möglichkeit, dass er gar nicht mehr in Europa ist? Ja. Auch. Du wirkst sehr entschlossen. Ja, das lernt man einfach. Ja, das hört sich für viele so an, das geht ihr irgendwie ganz, ganz am Nein. Ich weiß, das ist das Resultat der vielen Aktivitäten, dass man dann nach außen hin so wirkt. Ja. Und ich glaube, dahinter steckt eben auch eine unglaubliche Hoffnung oder der Wille zur Hoffnung. Ja. Man darf da seine Hoffnung nicht aufgeben. Das sind meine Kinder und wenn ich sie in 10 Jahren noch suche, es bleiben trotzdem meine Kinder. Man lernt natürlich auch im Prinzip, sein Leben so einzurichten, dass man weiter klarkommt. Das muss man einfach, sonst wird man verrückt dabei. Aber man gibt die Hoffnung nie auf. Mein Gott, dieser eine Tag, als es dann passiert ist, was ist da in dir vorgegangen? Als du mitbekommen hast, hast du sie nicht zurückgebracht? Es war sowieso sehr komisch. Ich habe ja, wie gesagt, immer gesagt, er wird sie mir entführen. Aber es ist ja im Prinzip, hat es ja nie einer geglaubt. Gut, als er sie dann mittags abgeholt hat, da hatte ich schon so eine Vorahnung irgendwie. Aber man geht da ja sowieso mit einem unguten Gefühl ran, das ist klar. Naja, und als sie dann abends um 7 nicht wiederkam, da habe ich bis um 9:30 vor der Haustür gestanden und habe immer noch geguckt und gehofft, kommt noch ein Auto. Ich habe die Krankenhäuser angerufen, hatten sie vielleicht einen Unfall? Und bin dann im Prinzip postwendend abends zur Polizei und habe Anzeige erstattet. Aber es ist, ja, man gibt die Hoffnung nicht auf. Gab es denn da nicht erstmal einen Zusammenbruch bei dir? Ja, an den ersten 1-2 Tagen war im Prinzip gar nichts möglich. Das stimmt. Was für ein Verhältnis hatten denn eigentlich die Kinder früher zu ihm? Kein schlechtes. Nur dadurch, dass er mich immer schikaniert hat und die Kinder versucht hat, immer gegen mich auszuspielen, hat uns dieses Jahr, wo er die Kinder nur unter Aufsicht sehen durfte, sehr gut getan. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit, sie zu beeinflussen Und wir hatten die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Das war auch für uns alle, glaube ich, sehr wichtig. Und gerade in dem Moment, wo wir so weit waren, dass wir wirklich auch wieder nach vorne geguckt haben und die Kinder wirklich fröhlich waren, ja, da hat er sie halt mitgenommen. Also Tanja, du weißt, was ich dir wünsche, von tiefstem Herzen, was wir alle, die jetzt zuschauen und zuhören, dir wünschen, dass du nämlich deine beiden Kinder so schnell wie möglich wiederbekommst und dass es den Kindern gut geht vor allen Dingen, dass sie nicht Schaden nehmen. Schaden haben sie wahrscheinlich sowieso genommen durch diese ganze Aktion seelisch und es wird sehr schwer sein, das aufzufangen danach. Ja. Aber dass sie dennoch körperlich wohlbehalten bald zu dir zurückkommen. Und ich möchte gerne noch allen Müttern, denen sowas auch passiert, sagen, dass sie Zähne zusammenbeißen müssen und einfach dadurch. Mhm. Sich an dir ein Beispiel nehmen. Ja, so ungefähr. Tanja, alles Gute. Viel, viel, viel Glück. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Andi. Und Andi ist 22 Jahre alt. Jawohl, ich bin dran. Hallo Andi. Hallo. Ungeklärte Verbrechen, hast du dich auch zugemeldet? Ja, und zwar, es geht darum, ich bin vor ungefähr 5 Jahren als Mann vergewaltigt worden. Mhm. Vor 5 Jahren, mit 17. Genau. Beschreib mal den Tathergang. Ja, also es war ungefähr so, ich habe damals ziemlich viel Ärger zu Hause gehabt und bin zu Hause auch rausgeflogen und habe halt nur in der Stadt immer gelebt. Ja, auf der Straße oder wie? Auf der Straße, genau. Mhm. Und habe dann jemand kennengelernt, der mich zu viel Zutrauen hatte. Und zu dem du viel Zutrauen hattest? Genau, also... Der hat dann auch zu mir gesagt, komm, ich nehme dich mit und so, ich helfe dir. Wie alt war der damals? Keine Ahnung, also es war schon ein älterer Mensch gewesen. Das ist, ich schätze mal so um die 30 rum oder so. Und bin halt mitgegangen. Nun ja, und kaum bei ihm zu Hause hat er halt direkt die Tür abgeschlossen. Und hat halt gemeint, soll mich aufs Bett setzen. Was mir dann direkt sehr komisch vorkam. Aber als ich dann gemerkt hatte, was der vorhatte, hat er mir auch direkt, sag ich mal, einen ins Gesicht reingehauen. Wie hast du denn dann gemerkt, was er vorhatte? Ja, also es kam mir schon direkt komisch vor, als er gesagt hat, ich sollte mich schon mal aufs Bett setzen. Und ja, ich meine, wenn jemand sagt, direkt soll mich aufs Bett setzen, dann ist das halt komisch. Und als ich dann halt gemerkt habe, was er direkt will, dann habe ich mich halt auch versucht, dagegen zu wehren und wollte halt auch direkt wieder gehen. Dann hat ihm halt einen ins Gesicht reingehauen und direkt Hose auf und ausgezogen und ich konnte mich halt direkt auch gar nicht mehr wehren. Und fing dann halt an, auch direkt, ja, wie soll ich sagen, anderen zu spielen. Und ja, ich musste alles über mich ergehen lassen. Hat er dich währenddessen auch bedroht oder geschlagen noch? Ja, also er hat gemeint, ich könnte brüllen, ich könnte schreien, ich könnte mich wehren, wie ich wollte. Das könnte ich halten, wie ich will. Er würde mir dann direkt wieder einen reinhauen. Und wie hast du dich dann verhalten? Hast du es über dich ergehen lassen oder hast du dich dennoch gewehrt? Ich hatte nur Angst. Ich hatte einfach nur Angst. Richtig. Ich wollte. Todesangst auch? Todesangst. Also ich hatte Angst um mein Leben, absolut. Deswegen habe ich das alles über mich ergehen lassen. Ich musste ihm dabei noch Hals befriedigen, sag ich mal. Und er hat dich anal vergewaltigt? Ja. Ja. Und, wie lange dauerte diese Tortur? Ich schätze mal ungefähr so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Weil ich denke mal, unter Angst ist das alles nicht so, als wenn man das wollte. Also Angst, ja. Schmerzen wahrscheinlich. Auch. Also es war tierisch viel Todesangst. So, jetzt war diese grauenhafte halbe Stunde oder wie immer, wie lange es auch gedauert haben mag, rum. Wie ging es dann weiter? Wie hat er dich dann freigelassen? Ja, ich hatte das Glück, es hatte jemand an der Tür geklopft, der Wohnungsbesitzer. Und der kam dann halt da rein. Und der Wohnungsbesitzer, das war gar nicht seine Wohnung? Nee, das war noch nicht mal seine Wohnung, das war der Witz dabei. Der hat halt nur da übernächtigt ein paar Tage. Ach so. Und hatte auch einen Schlüssel dafür, diese Wohnung. Ach so. Ach so. Das wusste ich aber vorher auch alles nicht. Und na jedenfalls, der Wohnungsbesitzer kam dann rein. In das Zimmer? In das Zimmer. Und er ist halt dann aus dem Bett rausgesprungen. Und hat halt gemeint, er hätte einen Kumpel getroffen. Ich wäre halt ziemlich übermüdet und so. Und ja, da bin ich halt aufgestanden, weil dieser Typ, der war ziemlich aggressiv. Der reinkam? Der Fremde? Nee, der mich der dich vergewaltigt hat? Der war ziemlich aggressiv. Das heißt, nun standen in dem Raum ja drei Menschen. Du, der Täter und dieser Wohnungsbesitzer. Genau. Gab es da eine Sekunde für dich des Überlegens, dass du vielleicht diesen Wohnungsbesitzer hättest angesprochen und gesagt, hier, der hat das gerade mit mir gemacht? Das habe ich mich in dem Augenblick gar nicht getraut. Ich hatte so viel Angst, dass der Typ mich vielleicht sogar umbringt, weil der war dermaßen aggressiv und... Und dieser andere Mann hat nicht mitbekommen, dass da irgendetwas sehr Schlimmes passiert ist. Der muss deine Gesichtszüge doch gesehen haben und du warst doch alles andere als entspannt und normal wahrscheinlich. Ja, ich hatte Angst, klar. Ja, dieser andere Typ, ich weiß nicht, anscheinend hat er den schon gekannt und wusste, was da abläuft oder so, ich weiß es nicht. Gut, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, auf jeden Fall habe ich zu dem gesagt, ich muss jetzt ganz dringend haben, ich muss weg, ich muss raus aus der Wohnung, ich muss da weg. Und dieser Typ, der mich da auch noch so... Ja, wie soll ich sagen, vergewaltigt hat, der ist dann noch mit mir zu dem Bahnhof hochgelaufen und ich hatte irgendwie keine Chance, den abzuwimmeln. Erst an dem Bahnhof selbst, als mein Zug gefahren ist. Also er hat dich quasi noch zum Zug gebracht? Der hat mich noch bis zum Zug gebracht. Unglaublich. Aber du bist alleine in den Zug eingestiegen? Ich bin alleine in den Zug eingestiegen, Gott sei Dank. Ja. Hast du Anzeige erstattet? Nee, das habe ich mich nie getraut. Warum nicht? Das habe ich mich nie getraut, weil er mir gesagt hat, wenn ich ihn anzeigen würde, der mich sofort umbringt. Und ich sag mal, ich wohne in dieser Stadt, wo das passiert ist, vielleicht nur 15 Kilometer weg. Und seit dieser Zeit, seit diesen 5 Jahren, habe ich eine panische Angst, überhaupt in diese Stadt ranzufahren. Hast du diesen Mann irgendwann nochmal gesehen? Nee, Gott sei Dank nicht. Du würdest den aber wiedererkennen, ne? Ich würde ihn sofort wiedererkennen. Du würdest ihn auch auf einem Foto wiedererkennen? Ja. Das heißt, wenn die Polizei dir Fotos vorlegen würde, würdest du sagen, das ist er, der war's? Ja, sofort, aber ich hätte wiederum Angst, dass ich diesem Typ jemals nochmal begegne. Ich vermute mal, dass der dich sicherlich nicht mit einem Kondom vergewaltigt hat. Nee, hat er nicht. Sausen einem dann nicht dann auch nach, vielleicht wenn man den ersten Schock überwunden hat, gleich solche Gedanken durch den Kopf, oh Gott, vielleicht hat er mich sogar infiziert mit irgendwas? Ja, das ist eigentlich weniger Müll. Sag mal, ich hatte die ersten paar Tage einen tierischen Ekel davor, überhaupt allein auf die Toilette zu gehen. Also, ich sag mal so, weil ich bei mir, wenn ich das Gefühl hatte, ich musste allein auf die Toilette gehen, hab die Hose aufgemacht, sag ich mal, dann, ich hatte einen Ekel vor mir selber. Und ich sag, ich hab jetzt eine Freundin, und ich stehe 2 Monate kurz davor, jetzt Papa zu werden. Und das ist meine Freundin, die wundert sich schon, warum ich so unwahrscheinlich wenig, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, mit ihr schlafe. Das heißt, das hat, obwohl das 5 Jahre her ist, heute immer noch seine Nachwirkung? Ja, ganz tierisch sogar. Weil ich habe jetzt erst meine Freundin seit einem Jahr. Und ich hatte gedacht, ich werde darüber weg. Aber allein von, sagen wir mal, von der Sexbeziehung her, ist das ein tierisches Problem bei mir. Ich habe einen Ekel davor. Hast du denn in all den Jahren mal mit irgendjemandem darüber geredet? Nein, konnte ich nicht. Heißt das, dass du jetzt zum ersten Mal jetzt mit mir darüber redest? Nee, sag mal, ich habe vor ein paar Tagen einen Kumpel, ich habe einen sehr guten Kumpel. Der hat sich schon darüber gewundert, weil ich schon immer gesagt habe, so mit der Freundin hin und her von wegen schlafen. Der hat mich so weit ausgequetscht, dass ich ihm das erzählt habe, diese ganze Geschichte. Und jetzt ist das alles wieder bei mir so hochgekommen. Und der sagte schon, dann geh doch mal zum Psychiater oder so. Weil ich kann das jetzt meiner Freundin nicht erzählen. Du kannst es deiner Freundin nicht erzählen? Nee, ich habe Angst irgendwo davor. Warum? Das warum eigentlich, Andi? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass... ich bin sicher, wenn deine Freundin dich sehr lieb hat, dass du überhaupt keine Angst davor haben musst, ihr das zu erzählen. Im Gegenteil. Ihr wird vielleicht das ein oder andere Verhalten von dir noch viel klarer und sie wird dich besser verstehen. Und ich glaube, wenn man solche Dinge sagt und bespricht und aus sich herauslässt, ist das immer ein großer Schritt hin zur Hilfe und zur Selbsthilfe. Das tut einfach gut. Das tut gut, sowas loszuwerden, zu besprechen. Ja, ich meine schon, reden tut immer gut, ist klar. Aber ich habe irgendwo Angst davor, dass wenn ich das meiner Freundin erzähle, dass sie dann irgendwie meint, ich wollte ihr irgendeinen ein Bär aufbinden oder so. Du hast Angst, dass sie dir das nicht glaubt. Ja, weil ich vielleicht keine Lust habe, nachts mit ihr zu schlafen, deswegen. Also in gewisser Weise würde vielleicht so ein Risiko bestehen. Aber ich sage jetzt nochmal, wenn ihr eine gute Liebesbeziehung habt, und ich gehe da mal von aus, ist das so? Ja, ich denke mal schon. Ja, dann wittert ein Partner sehr wohl, ob er belogen wird oder ob er nicht belogen wird. Und wenn so etwas Schlimmes vorgefallen ist, und du hast es hier uns jetzt ja auch sehr plastisch geschildert, und keiner von uns würde jetzt denken, das hat der Andi sich ausgedacht. Ja, also ausdenken würde ich mir so auf ein gutes Bild nennen. Eben. Und dann wird deine Freundin dir das auch glauben, Andi, da bin ich ganz sicher. Ich möchte dich nur ermutigen dazu, es ihr zu sagen. Ja. Aber ganz, ganz ehrlich. Ich sag das jetzt schon so lange mit mir rum, ich glaube, es ist ja auch so, ich habe das so in mir reingefressen. Ich habe mich so abgenabelt von der Menschheit überhaupt. Wie war denn das überhaupt danach? Wie lange hat es denn gedauert, bis du mal wieder irgendeinen Sex genießen konntest? Gar nicht. Ich hatte bis vor letztes Jahr, also bis ich 21 geworden bin, hatte ich das erste Mal genießen dürfen, sag ich mal, mit einer weiblichen Person. Weil ich eigentlich, ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt noch mal dazu fähig bin. Mhm. Hast du denn in der Zeit, während du mit keinem Mädchen einen Kontakt hattest, hast du denn mit dir selbst Sexualität haben können? Hast du onaniert? Es hat lange gedauert. Mhm. Sehr lange. Mhm. Weil ich hatte einen Ekel vor mir selbst, hatte einen Ekel vor meinem eigenen Körper. Mhm. Mhm. Was meinst du, Andi, wie viele Frauen, vergewaltigten Frauen es genau so geht und die es genau so schildern oder mir auch schon in dieser Sendung so geschildert haben, wie du es mir jetzt geschildert hast? Ja, ich weiß nicht, man hört ja eigentlich immer nur Männer vergewaltigen Frauen. Es gibt es auch umgekehrt. Ja, das ist vielleicht nicht so verbreitet oder es ist noch mehr tabuisiert. Ich glaube, dass es ganz vielen Opfern so geht wie dir, die darüber nicht sprechen, weil sie sich schämen. Ja, ich schäme mich auch sehr dafür. Aber ich hätte schon viel früher eigentlich bei dir anrufen wollen, sag ich mal. Aber guck mal, wie wahnsinnig das ist. Warum schämst du dich dafür, dass dir so etwas angetan wurde? Warum schämst du dich? Ja, warum schäme ich mich dafür? Das ist eine gute Frage, weil ich fühle mich dreckig da danach. Gut, das kann ich verstehen, aber warum fühlst du dich schuldig? Ne, wenn man sich schämt, dann hat man auch ein gewisses Schuldgefühl. Ja, ich fühle mich ganz einfach, weil vielleicht, ich bin jetzt schwul. Und nachdem diese Aktion passiert ist, von Mann zu Mann, habe ich dermaßen einen Ekel an mir, dass ich selbst Komplexe darauf habe, auf eine Frau, sag ich mal, oder mit einer Frau zu schlafen. Also Dennoch musst du dich nicht für diese Tat schämen. Ne? Ja gut, ich bin ja daran schuld, dass das, oder vielleicht bin ich auch selbst daran schuld, dass das passiert ist. Ach, aber was für ein Unsinn, Andi. Aber ich bin vielleicht so gutgläubig. Ja, und selbst wenn du gutgläubig bist, bist du nicht schuld daran, dass dich jemand so brutal vergewaltigt hat. Dann trägst du mitnichten auch nur einen Ansatz an seine Schuld. Also ich möchte dich ermuntern, das deiner Freundin zu erzählen. Und ich möchte dich auch weiter ermuntern, Andy. Ich glaube, der Tipp von deinem Freund war gar nicht so der falscheste. Das ist ja noch so sehr in dir und das blockiert so sehr dein Leben, dass du wirklich professionelle Hilfe suchst bei einem Psychologen oder einem Psychiater. Ich könnte dir auch anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch mal ein paar Worte redest, dass die dir ein bisschen, vielleicht ein paar Tipps noch gibt. Ja, es ist ja nicht so, dass das jetzt halt nur auf mein Sexualleben Auswirkungen hat. Es nimmt auf mein ganzes Leben ja Auswirkungen. Umso schlimmer und umso wichtiger ist, dass irgendetwas geschieht und dass du etwas veränderst. Ja, ist klar. Möchtest du mit meiner Psychologin, mit der Elke, mal noch ein paar Worte sprechen? Ja, schaden kannst nichts. Nee, vor allen Dingen kann die dir auch noch ein paar Adressen geben, wo du dich hinwenden kannst. Alles klar. Ja? Okay. Lieber Andi, alles Gute, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. 1.39 Uhr und 7 Sekunden und jetzt machen wir Pause. We'll be right back. 1.40 Uhr und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt ungeklärte Verbrechen. Wer von euch ist in ein ungeklärtes Verbrechen verwickelt? Als Opfer vielleicht oder als Zeuge. Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, dann könnt ihr das tun. Das kostet nichts, der Anruf hier auf unserer Leitung 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Miriam und Miriam ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Miriam. Was ist bei dir passiert? Also das war im Juni diesen Jahres und zwar habe ich da noch bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe nur 4 Jahre bei denen gewohnt, die letzten 4 Jahre, und hatte also nicht gerade das beste Verhältnis mit denen. Mhm. Und nachdem ich dann irgendwann sturmfrei hatte und abends auch ziemlich lange weg war und vielleicht auch etwas angetrunken nach Hause kam, bin ich dann, wie gesagt, ziemlich früh ins Bett und musste auch morgens früh aufstehen. Hab die Tür aufgemacht und das Erste, was ich gesehen habe, war aufgerissene Schränke und Schmuckkästchen und Fernseher und Videorekorder haben eben gefehlt. War das ein Haus oder eine Wohnung? Das war ein Haus. Ein Haus. Und du warst ganz allein in dem Haus? Ja, und ich habe geschlafen, während das passiert ist. Das hat mich noch am meisten geschockt. Mhm. Ja, und dann eben direkt Polizei angerufen und habe auch danach bei meinen Eltern angerufen. Und die waren schon am Telefon sehr seltsam dann. Also nicht die Reaktion, die man eigentlich erwartet, wenn man erzählt, dass das Haus ausgebrochen ist. Wieso waren sie seltsam? Inwiefern? Also ich glaube, ich würde dann erstmal bitte was und vielleicht erstmal rumschreien und sehr geschockt sein. Mhm. Oder es nicht glauben wollen. Sagen, oder was? Wie? Glaub, was ist passiert? Erzähl mal, was ist weg. Aber also die Reaktion von meiner Mutter war eigentlich nur, jetzt rede ich kein Wort mehr mit dir. Und das habe ich dann gar nicht verstanden. Was hat sie gesagt? Ich rede kein Wort mit dir? Ja. Mhm. Und das Ganze wurde mir dann klarer, als sie dann nach Hause gekommen sind. Also sie haben ihren Urlaub abgebrochen. Mhm. Eine Frage noch, was ist denn alles gestohlen worden? Es ist Schmuck gestohlen worden und Geld gegen, also Aktien oder sowas, denke ich, von meinem Vater. Kann man einen Wert beziffern? Ich kann das nicht, leider überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie viel Wert der Schmuck zum Beispiel hat. Mhm. Ich leider gar keine Ahnung von, aber es war, denke ich mal, ziemlich viel. Also vor allen Dingen waren es eben Sachen, die man auch nicht überall bekommen kann. Mhm. Weil mein Stiefvater beim Auswärtigen Amt war und die eben ziemlich viel rumgekommen sind. Mhm. Bekommt man nicht immer wieder was geklaut. Also die Verluste waren schon für die Eltern gravierend, sagen wir es so. Ja. Ja. Jetzt kamen die dann nach Hause, sind verfrüht, haben den Aufenthalt abgebrochen und kamen nach Hause. Mhm. Mhm. Ja, und dann wurde ich dann erstmal aus dem Haus geschickt. Ich sollte in 2 Stunden wiederkommen. Mein Vater, der Beamtenmensch. Und ja, nachdem ich wiedergekommen bin, hieß es dann, dass absolut geklärt wäre, dass ich was mit der Sache zu tun haben muss. Mhm. Und dass ich bitte meine Sachen packen soll. Aha. Und dann war ich natürlich erstmal ein bisschen vor den Kopf geschlagen und habe dann aber mittlerweile auch meine abgeholt und mittlerweile kann ich drüber lachen, aber... Also wir hatten gerade eine Störung in der Leitung, ich habe es nicht richtig verstanden. Du bist dann ausgezogen, ja, rausgegangen und dann? Und dann hat irgendwann die Polizei sich bei mir gemeldet und hat mich erstmal als Zeugin vernehmen wollen. Wo geht man denn dann so einfach hin? Wo bist du hin? Polizeipräsidium. Nein, du bist von zu Hause rausgeflogen quasi. Wohin bist du gegangen? Ach so. Ja, ich habe ja vorher bei meinem anderen Vater gewohnt, bei meinem richtigen Vater eben. Mhm. Und ja, ich war dann erstmal einen Monat bei meiner Freundin und habe dann in der Zeit schon eigene Wohnung und sowas alles geregelt bekommen mit meinem Vater zusammen. So. Das war nicht so das Thema. Wie hat sich die Sache dann weiterentwickelt bis heute? Bis heute, also meine Eltern, bei denen ich damals gewohnt habe, die sind jetzt wieder im Aufland und kümmern sich nicht weiter drum. Also ich habe gar keinen Kontakt mehr zu denen. Mhm. Und ja, also die Polizisten haben darauf nach einiger Zeit mehr oder weniger mit Belustigung reagiert. Also sie wollten sich da nicht in den Familienzwist mit einschalten. Ja, glauben die denn auch, dass du daran irgendwie beteiligt bist, die Polizisten? Am Anfang hatten sie noch ihre Zweifel, aber nachdem sie mich da mehrmals verhört hatten und auch mit meinem Anwalt gesprochen haben, ist das, glaube ich, mittlerweile vom Tisch. Mhm. Aber es ist schon sehr, sehr seltsam. Das sind ja zwei verschiedene Stränge. Einmal, dass dieses Verbrechen, nämlich dieser Einbruch, auch nicht geklärt ist bis heute. Mhm. Und die andere Geschichte ist, dass deine Eltern dich so sehr unter Verdacht genommen haben, dass sie dich verstoßen haben. Ja, also... So klingt es, und so ist es ja auch. Ja, ich denke mal, es war mehr oder weniger der letzte Tropfen. Also ich habe mich nie so gut mit ihnen verstanden. Mhm. Und ich glaube, sie haben das dann... Meinst du, dass die so einen Anlass sogar... ...einen Faktor genommen. Mhm, ja. Denke ich mal. Also hat... Aber ist das nicht eine ungeheure Kränkung und Beleidigung für dich auch, dass du jetzt... dass man dich einer solchen Tat beschuldigt, mit der du überhaupt nichts... War am Anfang. Also am Anfang doch ziemlich. Also ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Du erzählst das jetzt so ein bisschen so quasi, als würdest du was Lustiges erzählen. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Mittlerweile finde ich es fast schon lustig, ja. Weil eben, ich weiß nicht, meine Mutter muss mich doch sehr kennen, wenn sie sowas von mir behaupten kann. Sehr kennen? Ja, sie hat ja eigentlich, das war jetzt sehr ironisch gemeint. Mhm. Also sie hat immer so, sie hat immer vorgeschoben, dass sie... dass sie mich eben kennen würde und dass sie sich das denken könnte, dass ich sowas machen würde. Aber sie kann mich ja kein bisschen kennen, wenn sie mir sowas zutraut. Also Kontakt ist abgebrochen mit den Eltern. Ich vermute mal, dass du auch keine große Ambition und Lust hast, den in der nächsten Zeit nochmal aufzufrischen. Nee, überhaupt nicht. Nee, ich kann nicht drauf verzichten. Das heißt, du erfährst dann auch gar nicht, ob man in Sachen Einbruch da irgendwie was... Doch, das erfahre ich schon. Das erfährst du schon, oder? Ja, also da, die Polizisten rufen hier regelmäßig an, eigentlich. Haben denn deine Eltern gegen dich eigentlich auch Anzeige erstattet? Ja. Achso, das heißt, diese Anzeige läuft auch noch? Die läuft noch, ja. Das ist ja krass, das ist ja wirklich krass. Kann ich auch, ja. Miriam, danke für deinen Anruf. Achso. Und alles Gute. Ja, wird schon schief gehen. Tschüss. Ja. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch doch mal bitten, wenn es irgendwie geht, nicht über Mobilfunk bei mir anzurufen. Ihr habt das ja gerade auch mitbekommen, die Leitungen sind so schlecht und kacken ab und zu ab und man muss tausendmal nachfragen. Also wenn ihr ein Festnetz habt, ruft bitte über Festnetz an. Nur wenn alle Stricke reißen und kein Festnetz in der Nähe ist, dann machen wir das mit dem Funktelefon. Aber es wäre andersrum schon besser. Jetzt begrüße ich herzlich Jill, oder Gil, Jill wahrscheinlich. Hallo. 25 Jahre alt. Ist Jill richtig? Ja, richtig. Ja, hallo. Hallo. Und zwar wollte ich gerne über das Verbrechen von meinem Bruder reden. Mhm. Das ist vor 10 Jahren passiert, und zwar ganz genau am 12. September 1989. Mhm. Ist er durch Fremdeinwirkung unter einen Zug gekommen und ist von einem Zug überfahren worden. Das heißt, man hat ihn vor einen Zug geschmissen? Ja, richtig. Das. Wie alt war dein Bruder damals? Damals war er 24. Und man konnte denjenigen, der das auch getan hat, was wir eigentlich vermuten, auch nie nachweisen. Nie nachweisen. Also es gibt einen Verdächtigen, gab es schon damals. Gab es, ja. Warum glaubst du denn, dass dieser Mensch eine solche unglaubliche Tat begangen hat? Weil, ich war damals 14 und habe das eigentlich nebenbei alles mitgekriegt. Es war damals so, die damalige Freundin von meinem Bruder war die Ex-Freundin von demjenigen, der das getan hat. Achso, Eifersucht. Eifersucht, ja. Mhm. Waren die denn miteinander bekannt auch? Verkehrten die miteinander? Vorher dick befreundet, nach der Geschichte mit der Freundin von meinem Bruder, die waren ja danach mittlerweile schon 2 Jahre zusammen gewesen, gar nicht mehr. Mhm. Also nur flüchtig, hallo und tschüss. Dennoch muss er ja irgendwie Kontakt dann zu deinem Bruder aufgenommen haben, um ihn an diese Eisenbahnschiene zu locken oder wo immer es auch passiert ist. Ja, er hat ihn nicht dorthin gelockt. Es war wahrscheinlich nur eine Gelegenheit, die er abgewartet hat. Und zwar ist mein Bruder nachts noch losgegangen, um sich eine Schachtel Zigaretten zu kaufen, beziehungsweise zu ziehen. Und da haben die sich auf der Straße auch begegnet. Er hat ja dann auch zugegeben, dass er mit ihm mitgegangen ist. Hältst du das für möglich, dass das ein Zufall war? Denn er wusste ja nicht, dass sein Bruder die Zigaretten holen wollte. Nein, ich denke nicht, dass das... Das war Zufall. Das war Zufall. Er hat wahrscheinlich nur auf eine passende Gelegenheit gewartet. Mhm. Also, dass es an dem Tag passiert ist, ist schon Zufall gewesen. Ja. Vor allen Dingen ist es ja ganz spät, tief in der Nacht passiert, halt zwischen 4:30 und 5:00. Dann ist er mit deinem Bruder mitgegangen? Ja, ist mitgegangen, ja. Und dann? Ja, und dann ist ja als Verdächtiger von der Polizei vernommen worden. Mhm. Er hat dann auch zugegeben, dass er mitgegangen ist. Und er hat aber dann gesagt, er wäre bis zum Spielplatz gegangen, weil kurz nach dem Spielplatz ist halt dieser Gleisübergang, dieser Schienenübergang. Und er hat aber dann gesagt, dass er nach dem Spielplatz sich die Wege getrennt hätten von meinem Bruder und von ihm. Es ist aber danach durch die Autopsie festgestellt worden, dass Fremdeinflüsse, also Fremdeinwirkungen da waren. Das heißt also, er muss sich kurz davor mit jemandem ziemlich derb in der Wolle gehabt haben. Also Rangeleien, es gab irgendwelche Druckstellen oder blaue Flecken oder Verletzungen oder irgendwas. Also dass es Fremdeinwirkung war, das wurde hundertprozentig festgestellt durch die Autopsie. Was da jetzt war, weiß ich gar nicht mehr, weil ich habe das wirklich so ganz am Rande mitgekriegt, obwohl das zerfrisst mich heute noch. Es ist so schwer vorstellbar. Nehmen wir mal wirklich an, dass die beiden sich ja getroffen haben. Die beiden sind in einem Kriegszustand, damals schon. Ne? Man fragt sich, was haben die miteinander geredet? Wieso hat dann dieser von dir vermutete Täter deinen Bruder begleiten können, ne? Dass dein Bruder sich überhaupt auf ein gemeinsames Gehen eingelassen hat? Und dann war das ein Gleisübergang. Dann muss ja genau in dem Moment ein Zug gekommen sein und die beiden standen da und dann muss der Täter deinen Bruder irgendwie dahin gedrängt haben oder so. Ne? Wie stellt ihr euch das genau vor? Also, wie wir uns das vorstellen, es ist so, jeder denkt sich seinen Teil, aber es wird über dieses Thema bei uns in der Familie gar nicht gesprochen, weil wir sind Türken und wenn jetzt... Also meine Mutter hat damals die ganze Situation auch ein bisschen nicht beschönigt, aber er hat den anderen, das war ein Libanese, unwahrscheinlich in Schutz genommen, sage ich mal ganz grob, weil sie wollte jetzt keinen Bandenkrieg damit auslösen. Weil wenn wir das damals meinem Vater gesagt hätten, wir haben ihm das Jahre später erst gesagt, dadurch, dass er keine Deutschkenntnisse hatte, sind wir Kinder, entweder ich oder mein älterer Bruder, immer mit zu den zu der Polizei und so weiter gegangen und wir haben ihm das nicht gesagt, weil wir wissen, wie mein Vater ist und der hätte dann denjenigen sich gepackt und zugestochen. Ich verstehe. Und deswegen haben wir das eigentlich ziemlich unter den Tisch geworfen. Aber wie denkst du dir das denn? Ich habe das gerade mal so aufgrund der wenigen Informationen, die ich habe, mal so mir vorgestellt. Ist das auch? Wenn ich mir das vorstelle, ich stelle mir das so vor, ich schätze meinen Bruder so ein, dass er mit ihm niemals freiwillig gegangen wäre. Er ist ihm hinterhergegangen, denke ich mir. Ich kann ihm das nicht nachweisen. Es kann niemand ihm das nachweisen. Mein Bruder wäre von sich aus mit ihm nicht mitgegangen. Und es hat eine Rauferei gegeben. Und gerade in dem Moment sind auch zwei Züge da vorbeigefahren. Einer in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. In dem Moment ist es passiert. Dass es vielleicht auch ein Unglück war und gar kein beabsichtigter Mord? Ja, dann frage ich mich, warum er das nicht zugegeben hat, wenn er schon zugibt, dass er bis zum Spielplatz mit ihm gelaufen ist. Ja. Das sind Widersprüche, die aufeinander... Ja, wie gesagt, wir sind auch gar nicht so drauf eingegangen, weil wir keinen Bandenkrieg damit auslösen wollten. Also, das heißt, die Polizei hat die Akten geschlossen irgendwann? Ja, ja. Dadurch, dass mein Bruder ist ja dann auch zwei Tage später, nachdem die Autopsie war, ist er dann in die Türkei überführt worden, weil halt eben das Begräbnis dort unten stattgefunden hat, sind wir ja komplett, die gesamte Familie sind wir ja dann auch heruntergeflogen. Und als wir dann zurückkamen, ist das erste Mal in die Wege geleitet worden. Es ist, wie gesagt, von unserer Seite aus ziemlich wenig gemacht worden. Wir wollten das auch gar nicht, weil wir denken mal, er kriegt seine Strafe so oder so, sei es vom Gesetz oder sei es innerlich, weil wenn er es getan hat, muss er sich ja auch dessen bewusst sein. Und wir wollten einfach keinen Bandenkrieg auslösen dadurch. Was ist jetzt mehrfach schon gesagt mit dem Bandenkrieg? Was hätte das bedeutet? Was bedeutet ein Bandenkrieg? Das hätte bedeutet, damals war mein älterer Bruder verheiratet, hatte zwei Kinder. Mein jüngerer Bruder war verheiratet, hatte drei Kinder. Das hätte bedeutet, dass meine beiden Brüder mit meinem Vater zusammen sich den gepackt hätten. Und der wäre ja auch nicht alleine gekommen, sondern auch die ganzen kompletten seine Freunde, die Libanesen. Und das wäre nur noch eine Blutschlacht gewesen. Dann meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ich will nicht ohne meine Söhne und ohne meinen Mann auskommen müssen. Also es wäre ein viel größeres Unglück noch entstanden. Genau, das wollten, weil meine Mutter und ich waren ja die Vorletzten, die ihn lebend gesehen haben. Weil ich ihm das nötige Kleingeld, ich habe ihm Kleingeld gegeben, damit er sich überhaupt Zigaretten ziehen kann. Eine sehr traurige und sehr tragische Geschichte. Ja. Und du und ihr müsst einfach jetzt mit der Wahrheit euren Vermutungen, die wahrscheinlich die Wahrheit sind, leben. Ja, man kann nicht damit leben. Nein, man kann nicht damit leben. Man unterdrückt das alles. Mhm. Man will heute nicht, der läuft heute noch hier rum. Mhm. Ist dann auch letztendlich mit der Freundin auch wieder zusammengekommen. Mhm. Ich meine, mir macht das nichts aus, sonst nur glücklich damit werden. Mhm. Nur ob er mit seinen Schuldgefühlen oder mit seinem Gewissen klarkommt, das ist eine andere Sache. Mhm. Meine Mutter ist ziemlich, sie redet nicht gerne darüber. Mhm. Verständlicherweise, ja. Ich danke dir für das Vertrauen, dass du mir das erzählt hast oder hier erzählt hast sogar. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich Daniela dran und Daniela ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Daniela. Du hast dich auch gemeldet zu dem Thema ungelöste Verbrechen. Ja. Mhm. Warum? Ich wurde von meinem besten Freund vergewaltigt. Von deinem besten Freund? Ja. Wie alt ist dein bester Freund? 18. Und wann ist das passiert? Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen? Ja. Magst du mal beschreiben, wie das passiert ist und wo? Ja, ich war bei ihm. Wir wollten einen Videofilm gucken. Mhm. Und da hat er sich halt näher zu mir gesetzt und hat mich angefasst und ich habe ihm gesagt, er soll damit aufhören. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, ja, du willst es doch nur. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, hör auf damit. Und habe ihn gebeten, dass er mir damit aufhört. Und er hat trotzdem weitergemacht. Hat er dich bedroht währenddessen auch? Nein. Hm. Warum hast du denn nicht einfach gesagt, ich gehe oder lass mich in Ruhe? Oder warum bist du nicht aufgestanden und bist gegangen? Er hat mich festgehalten. Mhm. Er hat meine Arme aufs Bett gedrückt. Mhm. Und hat mich festgehalten, ich konnte gar nicht aufstehen. Also es war dann doch schon Gewalt durchaus im Spiel, ne? Wenn er dich halt wirklich festgehalten hat. Ja. Mhm. Dann hast du es über dich ergehen lassen? Ja. Mhm. Und dann danach? Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Du bist dann nach Hause gegangen? Ja. Und wie hast du dich gefühlt? Ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich dreckig gefühlt. Mhm. Ich bin auch sofort in die Dusche gegangen. Mhm. Und danach habe ich mich ins Bett gelegt, aber ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mhm. Und die Nächte darauf konnte ich auch nicht schlafen. Mhm. Aber ich konnte auch mit niemandem darüber reden, weil ich halt nicht wusste, ob mich jemand verstehen würde. Wie meinst du das verstehen? Ja, weil man kann sich halt nicht in so eine Lage hereinversetzen. Mhm. Ja, auch du hast Angst, dass die Leute dir nicht glauben? Ja. Oder dass die Leute denken, du bist noch schuld dran? Nein, das glaube ich eher weniger, aber ich glaube eher, dass sie mir nicht glauben würden. Mhm. Und du hast auch keine beste Freundin, mit der du das hättest bereden können. Nee, es war ja mein bester Freund. Das war dein bester Freund, ja? Also ihr hättet, um das nochmal klarzustellen, ihr hattet keine Beziehung, sondern es war einfach dein bester Kumpel, dein allerbester Freund. Mhm. Mit dem du wie lange schon zusammen warst, befreundet bist? 2 Jahre. 2 Jahre. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja. Kam mal so die Idee deiner Mutter, das zu erzählen? Nein. Hast du denn ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, eigentlich schon. Und wovor hast du Angst, das deiner Mutter zu erzählen? Ich schäme mich einfach. Aber Daniela, warum denn? Vor was denn? Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht meine Schuld war. Mhm. Aber warum hast du das Gefühl? Du hast mir doch gerade ganz, ganz, ganz augenscheinlich, ganz, ganz klar erzählt, dass, wie der Hergang, Tathergang war. Ja, aber vielleicht hat er sich auch gedacht, vielleicht, ich weiß ja nicht, ich merke das ja nicht selber, vielleicht hat er ja gedacht, irgendwie, dass ich das wollte oder so. Ja, aber er hat dich doch mit Gewalt festgehalten und das ist doch schon, und du wolltest es nicht und das, nur darum geht es doch. Wenn du gewollt hättest, hättest du auch mitgemacht, hättest du gesagt, ja komm, ich habe auch Spaß dran, lass uns das machen. Er hat dich doch richtig festgehalten. Ja. Insofern kannst du doch gar nichts dafür. Ja, ich weiß, aber ich glaube trotzdem irgendwie, dass mir das keiner glauben würde. Weil eigentlich alle denken so, er ist ein vernünftiger Junge und er macht nichts. Und deswegen... Pass mal auf, Daniela. Wir beide machen jetzt mal Folgendes. Du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, die Sendung ist gleich zu Ende. Leg mal bitte auf und du wirst sofort von uns nochmal angerufen, von meiner Psychologin. Nein, das möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Nein, möchte ich nicht. Daniela, dann möchte ich nur dringend noch dich bitten, das deiner Mutter zu erzählen. Ja. Wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast, erzähl es ihr bitte. Ja. Deine Mutter wird es dir glauben. Alles Gute. Okay, danke. Ja? Tschüss. In der Technik Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr als Live wieder Fernsehen. Bis dann, ciao.